Andacht am 23.03.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten. Heute mache ich, was ich schon vor einigen Tagen hätte tun sollen, ich beantworte eure Fragen. Ihr habt uns viele Fragen geschickt. Wir suchen Fragen, die vielen Leuten helfen können. Schaut auf diese Frage, die eigentlich keine ist. Sie lautet, eine Prophetie von dir zu erhalten, wäre so surreal, als käme sie direkt vom Himmel. Antwort von Reinhard. Ich bin nicht deine Glücksfee, deshalb kann ich das leider nicht tun. Wenn ich dir jetzt eine Prophetie gäbe, würdest du dich von mir abhängig machen und nicht von Jesus. Nächste Frage. Ist es möglich, das Leben sofort zu verändern ab dem Moment, wo wir die Liebe Jesu wirklich verstehen? Antwort von Reinhard. Schau, ich denke, du hast nicht wirklich verstanden, was die Liebe Jesu verstehen bedeutet. Der Unterschied zwischen dem wahren Evangelium und irgendwelchen Coaches ist, dass Coaches einem immer erzählen, man müsse sein Leben ändern. Ich stimme dem zu und zugleich auch nicht, denn aus christlicher Sicht, wenn man Jesus aus der Gleichung herausnimmt, ist es Religion. Es hängt also davon ab, was du mit deinem Leben machst. Wenn du etwas verändern möchtest, dann tu es. Aber wir haben festgestellt, dass das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Eine Veränderung deiner Gewohnheiten bringt dir nicht wahren Frieden und auch keine Freude oder bessere Beziehungen. An diesem Punkt funktioniert das Leben verändern nicht. Doch die Bibel lehrt uns, wie wir unser Leben führen sollen. Viele von uns leiden unter schlimmen Konsequenzen, weil wir unser Leben falsch leben. Die Lösung dafür ist aber nicht, ändere dein Leben. Das kommt ja dem Trainieren eines Hundes gleich. Du veränderst nämlich nur dein Verhalten. Jede Verhaltensänderung im Leben eines Christen muss das Ergebnis und die Antwort auf das vollbrachte Werk des Kreuzes sein. Am Kreuz vernichtete Jesus die sündhafte Natur. Solange du das nicht in deinem Herzen ergreifst, wird die Veränderung deines Verhaltens eine sehr anstrengende Sache sein. Aber wenn deine Veränderung ein Ergebnis der Tat Jesu am Kreuz ist, weil du eine neue Schöpfung bist, und wenn du das glaubst, dann kannst du auf das Kreuz reagieren. Du musst also zuerst glauben, dass das Kreuz deine Identität verändert hat. Dann ist die Veränderung deines Lebens nur die Antwort darauf. Weil Jesus mich so geliebt hat, kann ich nun auch andere lieben. Verstehst du? Es ist eine Antwort, eine Reaktion. Weil Jesus mir vergeben hat, kann ich nun auch anderen vergeben. Weil das Kreuz eine Kraft über meine Möglichkeiten hinaus hat, kann ich nun alles durch Jesus Christus. Also, nimm niemals Jesus heraus aus deiner Gleichung, wenn es um die Veränderung deines Lebens geht. Das macht das Leben von vielen Christen so anstrengend. Tu dies, verändere das, handle so, vergib den anderen. Das macht aus den Christen diese müde gewordenen Menschen. Also nochmal. Zuerst müssen wir glauben, was sich durch das Kreuz verändert hat. Wir wurden zu einer neuen Schöpfung. Die Kraft Christi gibt dir Kraft. Die Liebe Gottes ist in deinem Herzen. Wenn du diese Wahrheiten nicht mit deinem Herzen ergreifst, wird die Veränderung deines Lebens eine sehr schwierige Sache. Schau, wenn ich morgens aufstehe und in meinem Herzen von diesen Wahrheiten überzeugt bin, dann sage ich, Jesus, danke. Ich bin gesegnet, deshalb kann ich heute ein Segen für andere sein. Schau auf das Ergebnis des Kreuzes und gib deine Antwort darauf. Nächste Frage. Wie schaffe ich es, aus dieser ständigen Gefühlsachterbahn in meinem Leben auszusteigen? Antwort. Ich denke, damit kämpfen viele Menschen. Ich verstehe euch sehr gut. Auch ich war früher sehr emotional drauf. Es war ein ununterbrochenes Auf und Ab. Wie kann ich daraus ausbrechen? Ich werde euch ein paar einfache Schlüssel geben, die auch biblisch sind. Das Erste, was mir geholfen hat, ist, den Blickwinkel zu verändern. Statt auf meine Gefühlsachterbahn zu schauen, entschied ich mich einfach dafür, Gott zu loben. Ich lobte Gott ohne Musik, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wenn wir nicht lernen, Gott zu loben und zu preisen, einfach dafür, wer er ist, werden wir weiterhin auf falsche Dinge schauen. Jeder Mensch, mich mit eingeschlossen, wird sich auf die falschen Dinge konzentrieren, wenn er nicht auf Gott schaut. Ich begann also, ihn jeden Morgen zu loben und zu preisen. Ich gebe Gott also bewusst die Ehre dafür, wer er ist und was er für mich getan hat. Und das tue ich eine geraume Weile lang. Denn alles, worauf du dich konzentrierst, wird deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was deine Aufmerksamkeit bekommt, wird sich in eine Gewohnheit verwandeln. Und was zu einer Gewohnheit geworden ist, wird dein Leben bestimmen. Wenn du dich also auf deine gefühlsmäßigen Aufs und Abs konzentrierst, werden diese deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann wird das zu einer Gewohnheit, die dein Leben und deine Gefühle kontrolliert. Und dann kannst du deine Gefühle nicht mehr kontrollieren. Das Erste ist also, hör auf dich und deine Gefühle zu schauen und lobe und preise Gott. Deine Umstände mögen sich verändern, aber er ist immer derselbe. Das Zweite ist, beobachte dein Herz. Es gab schwierige Zeiten im Leben der Jünger und Jesus sagte, euer Herz werde nicht bestürzt. Das Herz hat mit Gedanken und Gefühlen zu tun. Aber Jesus sagte nicht, Leute, ich weiß, die nächste Zeit wird für euch sehr emotional mühsam werden. Ich verstehe das. Ich werde euch durch diese schwere Zeit hindurch helfen und die Engel werden bei euch sein. Sorgt euch nicht. Das sagte er nie. Er übergab ihnen die Verantwortung für ihre Gefühle. Reinhard, das ist so hart. Was kann ich tun, wenn ich mich schlecht fühle? Du kannst dein Herz behüten. Schau, es gibt Gründe dafür, warum deine Gefühle so Achterbahn fahren. Diese Gründe musst du herausfinden. Sorgst du dich um deine Zukunft? Dann schütze dein Herz, indem du Jesus vertraust. Oder hat dir jemand etwas angetan, was nicht gut für dich war? Dann musst du dein Herz schützen, indem du sagst, Herr, ich danke dir, dass ich die Gelegenheit haben werde, mit diesen Leuten zu reden. Du musst also in jeder Situation dein Herz davor schützen, dass es ständig emotionalen Aufs und Abs ausgeliefert ist. Du entscheidest, was dein Herz fühlt und was nicht. Wenn du all den Gedanken erlaubst, Zugang zu deinem Herzen zu finden, musst du auch die Gefühle aushalten und die Achterbahn. Also, bewahre dein Herz. Schau nicht auf deine Umstände, sondern danke Gott dafür, wer er ist. Und dein Herz wird einen stabilen Zustand erreichen, wo es nicht mehr emotional gebeutelt wird. Nächste Frage. Hier kommt eine interessante Frage, die auch meine zukünftige Spanischlehrerin interessieren dürfte. Sie ist hier bei meinem Live dabei. Wir sehen uns bald in Guayana. Die Frage lautet, wir sollen uns nicht nur einander unterordnen, sondern laut Römer 13 doch auch den Autoritäten. Pass auf. Wir können keine Doktrin auf einer einzigen Bibelstelle aufbauen. Das bricht jede Regel der Bibelauslegung. Es ist keine apostolische Lehre, dass wir uns irgendwelchen weltlichen Autoritäten unterordnen sollen. Diese Aussage steht nur in Römer 13. Paulus schrieb das nur an die Römer. Wir können darauf keine Doktrin aufbauen und damit verlangen, dass jeder Christ sich der weltlichen Autorität unterordnen soll. Wir müssen in diesem Zusammenhang verstehen, dass keine Regierung Autorität hat, außer sie wurde ihr übertragen. Paulus sagt hier ja auch nicht, dass jede Regierung Autorität von Gott bekommen hat. Er sagt vielmehr, dass alle Autorität bei Gott liegt. Er drückt also aus, dass es außerhalb von Gott keine Autorität gibt. Denn Gott schuf alles, also hat er auch die Autorität über alles. Deshalb ist er derjenige, der Autorität hat und Autorität weitergeben kann. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 28, alle Autorität ist mir übergeben worden, deshalb sende ich euch. Jesus hat also die Autorität von Gott erhalten und diese kann er weitergeben. Er delegierte diese seine Autorität an die Jünger, damit sie das Evangelium verkündeten. Wenn die Jünger sich außerhalb der Autorität Jesu bewegt hätten, hätten sie keine Autorität mehr gehabt. Denn Jesus hatte ihnen seine Autorität für einen bestimmten Zweck weitergegeben. Wenn ich zu Daniel sage, er solle zum Beispiel die Kreditkarte von der IPS nehmen und davon alles bezahlen, was wir für die IPS brauchen, gebe ich ihm nicht die Autorität, diese Kreditkarte einfach zu benutzen. Er kann damit nicht einfach irgendetwas Persönliches einkaufen, denn dabei würde er die Autorität, die ich ihm gegeben habe, verlassen. Deshalb sagten die Apostel, als ihnen verboten wurde, das Evangelium weiterhin zu verkünden, wenn wir diese uns delegierte Autorität verlassen, können wir nicht mehr predigen. Sie konnten sich also dieser weltlichen Autorität nicht unterwerfen, weil sie klar sahen, dass es wichtiger war, sich Gott unterzuordnen. Ordne ich mich also einer Autorität, die Regierung heißt, unter? Ja, außer sie verlässt die Autorität, die ihr von Gott gegeben ist. Wenn sie von mir etwas verlangt, was nicht mit Gott vereinbar ist, gehorche ich nicht, denn sie hat keine Autorität, mich dazu zu zwingen. Nächste Frage. Wir haben in der Bibel die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Es ist dort doch sehr klar, dass die Toten nicht mit den Lebenden kommunizieren können. Antwort von Reinhard: Es ist so lustig, wie wir Dinge aus der Bibel herauslesen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß, welche Geschichte du gelesen hast. Ich müsste jetzt die Bibel öffnen und genau vorlesen, was da steht. Aber was du herausgelesen hast, ist nicht richtig. Diese Geschichte steht nur einmal in der Bibel, in Lukas 16. Und wenn du genau schaust, ist genau das Gegenteil dessen, was du meinst, wahr. Lies die ganze Geschichte, dann wirst du es erkennen. Da ist also ein armer Mann, er heißt Lazarus, und ein reicher Mann. Beide sterben. Jetzt schau, ab Vers 22. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Der reiche Mann kommunizierte also mit Abraham. Abraham war gestorben, nicht wahr? Schau, was Abraham tat. Er sprach mit dem Reichen. Und sie beide waren an völlig unterschiedlichen Orten. Abraham sagte, zwischen uns und euch ist eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er machte also klar, dass die aus der Finsternis nicht zu ihm ins Licht kommen können und umgekehrt auch nicht. Das ist alles, was diese Bibelstelle sagt. Es steht nirgendwo, dass man nicht miteinander kommunizieren kann. Sie haben sich ja auch unterhalten. Das Problem ist, dass wir den Tod immer als das Ende des Existierens betrachten. Doch das stimmt nicht. Es ist nur eine Trennung. Aber er konnte doch zu niemandem auf der Erde gehen. Selbst das steht nicht da. Diese Stelle sagt auch nicht, dass man als Toter nicht mit den Menschen auf der Erde kommunizieren kann. Der Reiche bittet Abraham, Lazarus ins Haus seines Vaters zu schicken. Das Interessante ist, dass Abraham nicht sagte, dass das nicht möglich sei. Abraham antwortete nur, dass das keinen Zweck hätte. Denn wenn sie nicht auf Moses und die Propheten gehört haben, würden sie auch nicht auf Lazarus hören, wenn er von den Toten wiederkäme. Also, in dieser Geschichte geht es nicht darum, dass es zwischen dem Ort der Finsternis und dem Ort des Lichts keine Kommunikation gibt. Außerdem sagt diese Stelle nicht aus, dass Lazarus nicht hätte zurückkommen können. Abraham sagt nur, selbst wenn ich zuließe, dass Lazarus ins Haus deines Vaters geht. Das bedeutet, dass das möglich wäre. Würde das nichts bringen? Nächste Frage. Prophezeie mir, ob ich geeignet bin für einen bestimmten Dienst. Antwort von Reinhard. Tut mir leid, Leute, das kann ich nicht machen. Nächste Frage. Lehrt Chris Warden den neuen Bund? Meine Gemeinde möchte gern eine seiner Bibellehren durchgehen. Antwort von Reinhard. Ich weiß nicht, was Chris Warden lehrt. Da müsst ihr ihn schon selber fragen. Oder ihr müsst das lesen, was er lehrt. Solche Fragen braucht ihr mir nicht zu stellen. Ich weiß nur, was ich lehre. Nächste Frage. Wie kann ich Menschen helfen, die um Hilfe bitten, aus ihrer Depression herauszukommen? Meine liebe Freundin aus Deutschland, um an die Wurzel des Problems zu kommen, ist die erste Frage. Will diese Person wirklich frei werden von ihrer Depression? Du magst meinen, diese Frage sei sehr hart, aber selbst Jesus fragt einen Mann, ob er geheilt werden will. Warum ist diese Frage so wichtig? In meiner jahrzehntelangen Erfahrung, in der ich Menschen diene, habe ich viele Leute erlebt, die sehr gern in ihrer Depression geblieben sind, obwohl sie die Depression nicht mochten. Das klingt wie ein Gegensatz, aber es ist keiner. Schaut, sie mögen die Depression nicht, aber sie wollen auch nicht aus der Depression herauskommen, weil sie dadurch Aufmerksamkeit bekommen, weil sie deshalb nicht arbeiten gehen müssen und Geld vom Staat beziehen. Ich sage nicht, dass das in allen Fällen so ist, aber es gibt solche Menschen. Deshalb, wenn jemand ernsthaft frei werden möchte von Depression, muss die Person herausfinden, warum sie in diese Depression geraten ist. Die meisten Menschen haben keine Depression, weil sie eines Morgens plötzlich depressiv waren. Es gibt schon chemische Unregelmäßigkeiten im Gehirn, das weiß ich schon, aber ich persönlich glaube, selbst wenn es ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn gibt, gibt es doch auch eine Wurzel für die Depression im Herzen. Wenn zum Beispiel jemand mit Unvergebenheit lebt, löst das etwas in seinem Herzen und auch in seinem Gehirn aus. Wenn wir den Schmerz nicht loslassen, den uns andere Menschen zugefügt haben, werden wir dadurch zum Opfer. Das wird in unserem Herz ein Chaos anrichten und dann in unserem Gehirn eine toxische Reaktion auslösen. Ich würde also nach der Ursache suchen. Was ist mit meinem Herzen geschehen, bevor ich depressiv wurde? Also, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass diese Person von ihrer Depression frei werden möchte, frage den Heiligen Geist. Es gibt niemanden, der das besser weiß als der Heilige Geist. Betet also eine Weile miteinander, fragt den Geist Gottes, wie es dazu gekommen ist, dass dieser Mensch in solch eine Depression gefallen ist. Danach müsst ihr mit den aufgezeigten Wurzeln arbeiten. Wenn es Unvergebenheit ist, muss die Person vergeben. Wenn es das Festhalten an Unrecht ist, muss die Person loslassen. Wenn die Person ihre Arbeit verloren hat und nicht weiß, wie sie ihre Rechnungen bezahlen soll, dann muss sie Gott vertrauen. In alledem dürft ihr das vollbrachte Werk am Kreuz nie vergessen und glauben, dass Gott immer möchte, dass du voller Freude bist. Deklariert also Folgendes: Er hat mir ein Gewand der Freude gegeben statt des Geists der Depression. Deshalb werde ich ihn immer loben. Das wird dir helfen. Nächste Frage. Trefft ihr euch in einem Tempel oder in einem Kirchengebäude? Was sagst du zu Hebräer 10, 25? Hebräer 10, 25 sagt, dass wir nicht aufhören sollen, einander zu treffen. Nein, ich treffe mich nicht mit anderen in einem Tempel. Und ich sage euch warum. Weil wir der Tempel sind. Wir sind der Tempel Gottes. Wir müssen begreifen, dass es in den ersten 3 Jahrhunderten keinerlei Kirchengebäude gab, in denen sich die Kirche Jesu Christi getroffen hätte. Es geht überhaupt nicht um Gebäude. Wenn du in eine Kirche gehen willst, geh hin und sei glücklich dort. Aber wenn du in den Kontext von Hebräer 10, 25 schaust, geht es hier absolut nicht um irgendein Gebäude. Da steht, hört nicht auf, einander zu treffen. Was also war die Botschaft an die Gemeinde? Sehr einfach. Der Mittelpunkt der Kirche ist nicht ein Ort, wo man sich trifft, ein paar Lieder singt, einer Predigt zuhört und dann wieder heimgeht. Das ist nicht die Botschaft des Neuen Testaments. Der Apostel oder ihrer Briefe. Warum sollen wir nicht aufhören, einander zu treffen? Weil wir füreinander leben sollen. Das ist die Grundlage für unser Zusammenkommen. Einander zu ermutigen, einander zu lieben, einander zu helfen, einander zu lehren, einander zu prophezeien, füreinander zu beten. Die meisten Kirchengebäude können nicht einmal den Zweck des Zusammenkommens von Christen erfüllen. Da geht es nicht ums Füreinander. Es ist nur ein Ort, wo man hingeht, auf einem Stuhl sitzt, singt, zuhört und wieder heimgeht. Ich glaube ganz ehrlich, dass Paulus diesen Vers 25 im Hebräerbrief geschrieben hat. Ich glaube auch, wenn er es in einem heutigen Zusammenhang schreiben würde, würde er sagen, Leute, bitte hört auf, in irgendein Gebäude zu gehen, um euch zu treffen. Versteht ihr denn nicht, dass es nur darum geht, füreinander zu leben? Also hört nicht auf, zusammenzukommen, um füreinander da zu sein, einander zu dienen, füreinander zu beten und euch umeinander zu kümmern. Hier geschieht es schon wieder. Ein einzelner Vers wird aus seinem Zusammenhang gerissen und daraus eine Doktrin gebildet, die sich total gegen das stellt, was das ganze Neue Testament lehrt. Deshalb möchte ich mich mit anderen nicht in einem Tempel oder Gebäude treffen. Kein Kirchengebäude kann die Aufgabe der Kirche Jesu Christi erfüllen. Zu Hause, in Häusern und Wohnungen, da können wir das. Wir kümmern uns umeinander, wir beten füreinander, wir prophezeien einander, wir sind füreinander da, wir lieben einander. Es ist sehr einfach, in einem Gebäude dem Füreinander aus dem Weg zu gehen. In Häusern geht das nicht. Da leben wir zusammen. Wir lieben einander, wir sorgen füreinander, wir ermutigen einander. Ich glaube also daran, dass wir einander treffen sollen. Aber ich glaube nicht, dass wir in irgendein Gebäude gehen sollen, um zusammenzukommen, wo der Grundsatz der Kirche Jesu Christi nicht gelebt werden kann. Das Miteinander. Nächste Frage. Ich bin homosexuell, was ist die Meinung des neuen Bundes dazu? Antwort von Reinhard. Das ist sehr einfach. Wenn du dich homosexuell fühlst, ist das kein Problem. Wenn du homosexuell lebst, ist es eine Sünde. Es gibt keinen Unterschied zwischen homosexuell sein im alten Bund und homosexuell sein im neuen Bund. Sünde ist im alten Bund und ebenso im neuen Bund Sünde. Jeder Akt von Sexualität außerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau ist Sünde. So einfach ist das. Die Kirche hat leider die Homosexuellen verurteilt und sie misshandelt. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Wenn zwei homosexuell lebende Männer in die Kirche kommen und sich bekehren, aber weiterhin als Homosexuelle miteinander leben, werden sie verurteilt. Aber wenn eine Frau und ein Mann seit 15 Jahren unverheiratet miteinander leben und schon zwei Kinder haben, und wenn sie in die Kirche kommen und errettet werden, sagt niemand was. Meiner Meinung nach ist das Heuchelei. Sünde ist Sünde. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Welche Sünde du auch begehst, es bleibt eine Sünde. Vielmehr sollten beide Paare gleich behandelt werden. Man müsste sagen, Leute, ihr lebt in Sünde. Ihr könnt nur Vergebung erfahren, wenn ihr euren Glauben auf das vollbrachte Werk des Kreuzes setzt. Doch euer Glaube ohne Werke beweist nur, dass ihr keinen wahren Glauben habt. Welche Werke müsst ihr tun? Ihr müsst eure Sünde bekennen und umkehren davon. Ihr könnt nicht sagen, Gott, vergib mir meine Sünde, ich bereue, aber ich liebe meine Sünde und lebe weiter so. Da habt ihr die Evangelien und den neuen Bund nicht verstanden. Ihr müsst euch also von eurer Sünde abwenden. Ich sage nicht, dass ihr eure Gefühle verändern müsst. Das wird geschehen, wenn ihr versteht, was am Kreuz geschehen ist. Noch ein Beispiel. Wenn ein Mann, der seit seiner Kindheit pornoabhängig ist, ein Christ wird, ist die Pornografie Sünde? Ja, er lebt Sexualität außerhalb einer Ehe. Er muss bereuen und sich von dieser Sünde abkehren. Er muss erkennen, dass er für diese Sünde nicht bezahlen kann und dass Jesus für ihn bezahlt hat. Und dann? Seine Gefühle und Sehnsüchte werden zunächst bleiben, denn er hat daraus vermutlich über Jahrzehnte eine Gewohnheit gemacht. Aber wenn er begreift, dass diese vermutlich... Entschuldigung. Aber wenn er begreift, dass diese sündhafte Natur nichts mehr mit der neuen Schöpfung zu tun hat, die er nun in Christus ist, und dass er durch das Kreuz im Sieg leben kann, wird er diese Gewohnheit ablegen können. Wenn er dagegen sagt, ach, ich bin ja im neuen Bund, ich werde bedingungslos geliebt, wie ich lebe, ist doch egal, dann denke ich, dass er nicht einmal begriffen hat, was am Kreuz geschehen ist. Unglücklicherweise reagieren die Kirchen nur. Sie verlangen von den Menschen eine Verhaltensänderung und behandeln Homosexuelle sehr unfein. Und sie nehmen homosexuell lebende Menschen einfach an, wie sie sind. Ich denke, beide Haltungen sind falsch. Sollen wir Homosexuelle annehmen? Ja, klar, denn Gott liebt jeden Menschen, dann müssen wir das auch tun. Ich habe schon vielen Homosexuellen prophezeit. Gott liebt sie. Aber wir dürfen dennoch keine Angst davor haben, Sünde auch als Sünde zu benennen. In unserer ersten Gemeinde in Österreich lebten viele Menschen in Promiskuität. Eines Tages sprach ich mit einem Mann, der mit einer jungen Dame zusammenlebte, die von ihm schwanger wurde. Doch dieser junge Mann schlief jede Woche noch mit mehreren anderen Mädchen. Er war als Playboy des Orts bekannt. Er wurde Christ und ließ sich taufen. Dann sagte ich zu ihm: Gott gab den Menschen Zeit, umzukehren. Ich gebe dir auch Zeit. Aber du musst dich entscheiden, ob du in Sünde leben willst oder nicht. Wenn du in Sünde weiterleben willst, kannst du zu irgendeiner anderen Kirche gehen, aber du wirst nicht mehr als Teil unserer Gemeinde betrachtet werden. Du musst dich entscheiden, willst du in Sünde weiterleben oder willst du einer einzigen Frau angehören? Es ist deine Wahl. Er antwortete: Ich kann nicht einer Frau treu sein. Ich bin das seit meiner Jugendzeit gewöhnt, oft mit unterschiedlichen Mädels zu schlafen. Ich sagte: Gut, es ist deine Entscheidung, aber die Bibel ist sehr klar, dieser Lebensstil kann nicht Teil der Gemeinde sein. Der Mann ist umgekehrt, hat eine Frau geheiratet, sie haben 4 Kinder. Ich bin davon überzeugt, dass er Sehnsucht nach anderen Mädels hat. Die Sehnsucht ist keine Sünde, das Handeln ist Sünde. Wenn ein Homosexueller über Jahrzehnte hinweg diesen Lebensstil gelebt hat, ist das ein Teil seines Lebens. Doch sein Begehren wird sich verändern, wenn seine Sehnsucht nach Jesus größer wird. In dem Moment, wo er im Glauben das vollbrachte Werk versteht und annimmt, wird er begreifen, dass er eine neue Schöpfung ist und seinen Sehnsüchten nicht mehr nachgeben muss. Wir dürfen die Homosexuellen nicht verurteilen, aber Sünde muss Sünde genannt werden. Nächste Frage. Ich möchte die Willensfreiheit des Menschen besser verstehen. Reinhard antwortet: Ich denke nicht, dass das schwierig ist. Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Im Garten dort sagte Gott zu Adam und Eva: Ihr entscheidet. Hier ist der Baum, ihr habt die Wahl, ob ihr auf mich hört oder nicht. Gott ist kein Kontrollfreak, der alles bis ins Kleinste organisiert. Wir können nicht die Konsequenzen wählen, die aus unserer Entscheidung entstehen, aber wir können entscheiden. Gott gab den Menschen die Freiheit, sich gegen ihn zu entscheiden, aber er gab ihnen nie die Wahl, welche Konsequenzen daraus folgen. Da Gott die Welt geschaffen hat, kann er auch die Folgen für Ungehorsam festlegen. Du kannst alles tun in deinem Leben, du hast die Freiheit. Du kannst wählen zu lieben und als Folge ein wunderbares Leben führen. Du kannst dich entscheiden zu hassen und die schrecklichen Konsequenzen daraus tragen. Du kannst wählen zu heiraten und musst die daraus folgenden guten oder schlechten Konsequenzen tragen. Du kannst dich entscheiden, Ehebruch zu begehen oder treu zu sein, und du musst mit den Konsequenzen leben. Du kannst wählen, mir zuzuhören oder auch nicht. Wir haben die Wahl, was wir mit unserem Leben machen. Gott hat keine Begrenzungen auf uns gelegt, auch wenn es auf uns so wirkt. Wenn Gott sagt, tu das nicht, ist das keine Einschränkung. Es ist genau das Gegenteil. Er lässt uns die Freiheit zu entscheiden, ob wir es tun oder auch nicht. Was wir also für Beschränkung halten, ist in Wirklichkeit Freiheit. Wir denken, dass die 613 Gesetze, die Gott den Israeliten gab, eine Beschränkung sind. Was geschieht? Wenn ich dir 613 Gesetze gebe, nach denen du leben kannst, gebe ich dir zugleich die Freiheit, jedes einzelne Gesetz zu missachten. Das Gesetz, das wie eine Einschränkung wirkt, wird so zu meiner Freiheit, auch nicht gehorchen zu können. Wir müssen begreifen, dass Gott weder unser Leben noch unser Handeln kontrolliert. Er überlässt uns die Verantwortung für unser Handeln. Doch wir müssen auch begreifen, dass er uns nicht vor den Folgen unseres dummen Handelns rettet. Aufgrund unserer religiösen Vorstellung von Gott ist es für viele von uns so schwierig zuzusehen, wie andere Menschen unter den Folgen ihrer dummen Entscheidungen leiden. Ich auch. Ich hielt es kaum aus zu sehen, wie andere Leute unter den Konsequenzen ihres Handelns litten. Und ich versuchte, sie daraus zu retten. Mit der Folge, dass ich sie mehr verletzte, als ihnen zu helfen, durch ihren Prozess der Reife zu gehen. Wir müssen den Menschen helfen, die Verantwortung zu übernehmen. Religion lässt dir keine Wahl. Sie kontrolliert dich. Religion sagt dir genau, was du zu tun hast. Sie kontrolliert und manipuliert dich, um zu kontrollieren, was du tust. Sie lässt dich nicht tun, was du tun willst. So funktioniert das religiöse System. Ich sage gern, wenn Gott die Menschen nicht kontrolliert und manipuliert, warum sollten wir es tun? Aber genau so rettet Gott die Menschen nicht vor den Folgen ihrer Entscheidungen. Nächste Frage. Ist es möglich zu wissen, woher der Antichrist kommt? Antwort von Reinhard. Sicher ist das möglich, wenn Gott es dir sagt. Ich glaube, dass er ein Muslim sein wird. Wissen wir das sicher? Ich denke nicht. Denn meiner Meinung nach ist die Bibel dann nicht besonders deutlich. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir keine Prophetie bezüglich der Endzeit wie eine Spekulation behandeln dürfen. Viele Menschen tun das. Sie meinen zu wissen, wie der Antichrist aussieht oder woher er kommt. Dann wird spekuliert. Vom Buch Daniel, über den Brief an die Thessalonicher, über Matthäus und Lukas bis hin zur Offenbarung. Ich tue das nicht. Ich persönlich denke, dass es ein Muslim sein wird, aber ich würde das nie fest behaupten. Es ist meine persönliche Meinung, die sich über mehr als 30 Jahre gebildet hat. Ich habe nie darüber gelehrt oder gepredigt. Ich werde das auch nicht tun. Ich predige Jesus und nicht den Antichrist. Wenn du eine eigene Meinung hast, halte daran fest, aber bitte lehre und predige es nicht. Die Bibel tut das ja auch nicht. Bibelprophetie läuft oftmals so: Wann wird es geschehen? Schau, da steht es doch. Aber wenn ich dir Dinge erzähle, die in der Zukunft passieren werden, Dinge, von denen du noch nie etwas gehört hast, die du dir nicht einmal vorstellen kannst, wirst du das nicht verstehen. Ich gebe dir einen kleinen Schlüssel. Johannes schrieb Dinge in der Offenbarung, die er sah und beschrieb. Zum Beispiel spricht er von Insekten, die Feuer spucken. Ich denke, er sah Kriegshelikopter. Aber damals gab es solche technischen Geräte nicht. Es gab keine Feuerbomben oder Raketen. Wie hätte er es anders beschreiben sollen? Ich kann also in die Offenbarung schauen und feststellen, dass sich vieles davon bereits erfüllt hat. Ich kann die Beschreibungen lesen und der Meinung sein, dass diese Dinge schon da sind. Lies, da wird der Fernseher beschrieben. Da steht, ich sah ein Bild und dieses Bild begann zu sprechen. Wie sonst hätte er es beschreiben sollen? Er kannte doch kein Fernsehen. Alles, was er sah, war ein Bild und plötzlich wurde dieses Bild lebendig. Aber meiner Meinung nach wurde ein Fernseher beschrieben. Für uns ist das einfach, weil wir zurückblicken. Also, Prophetie ist nicht dazu da, dass man darüber spekuliert, sondern es geht darum, zurückzuschauen und dann zu sagen, schau, hier steht, was geschehen wird und es ist passiert. Hast du eine Meinung? Lass sie nicht zu einer Doktrin werden, bis es nicht geschehen ist. Deshalb war der neue Bund verborgen, bis er geschah. Es ist nicht kompliziert. Hören wir auf zu spekulieren und bleiben wir nah dran an Jesus. Amen. Danke fürs Zuhören.